schau dich an, doch nichts passiert, da ist kein Weg, der zu dir führt. Und in der Nacht schlafe ich ein. Das Herz beinahe.